Meine Damen und Herren, es ist dunkel, es ist kalt, es ist Zeit für die Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine interessante Person. Und diese Hinweise sollten auch interessant sein. Aber diese Person weilt nicht mehr unter uns. Und ob ihr dem Ganzen auf die Spur und auf die Schliche kommt, das sehen wir jetzt gleich hier mit Hinweis Nummer 1. Hallo. Erster Hinweis. Am 25. April 1917 erblickte ich das Welt in Newport News und wuchs in Yonkers und später in einem sehr armen Wohnblock in der School Street auf. Er hat also nur das Welt erblickt und nicht das Licht. Ja. Newport News, Yonkers, Ja. School Street. Das klingt irgendwie so, als wenn es ein Looney Tunes Charakter wäre. Ich hätte jetzt echt einen Moment gedacht, so, oh, ob Nee, nee. ich vielleicht schon zu viel verraten habe, wie Mein Name schön, ist Wile E. wie schön. Coyote. Ich arbeite in der Acme-Fabrik. Nee, keine Ahnung, aber das sind alles Orte, die ich noch nie gehört habe. Hinweis 2. Mal was ganz Neues bei A. Ich besuchte die Schule mit 6 Jahren und mit viel Erfolg. Und trotz einiger Schulwechsel lief das Ganze sehr gut für mich. Jetzt habe ich gedacht, es kommt Tuberkulose. Die gute alte, unsere beste Freundin, die Tuberkulose. Tuberkulose. Oh. Keine Ahnung. Aber ich bezweifle stark, dass bei den bisherigen 88 Folgen, die wir hatten, nicht schon jemand dabei war, der gut in der Schule war. Ja, aber irgendwie gefühlt ist es doch eher so ein bisschen ein, ja, irgendwie das mit der Schule läuft alles nicht zurecht und dann passiert dies und das und jenes. Ja, vor allem, du hast schon recht, so das Übliche ist, wie bei der Folge, die jetzt als nächstes aufgenommen wird, die ich vorbereitet habe, so mit 6 Jahren starb mein Vater. Apropos Hinweis Nummer 3. Mit 15 Jahren ein schwerer Schicksalsschlag. Meine Mutter starb an den Folgen eines Autounfalls. Bei meinem Stiefvater blieb ich nicht allzu lange. Er behandelte mich sehr schlecht. Aus heutiger Sicht stehen sogar Missbrauchsvorwürfe im Raum. Autounfall. Ja. Sie stehen da im Raum und sie gehen nicht weg. Können wir ein bisschen Hinweise mit mehr Fleisch haben, bitte? Ja, dann vielleicht hilft das hier. Hinweis 4. Ich zog also von zu Hause aus und zu meiner Tante. Aber auch da ging es nicht viel besser zu. Immer häufiger schwänzte ich die Schule. Auch hatte ich so einige fragwürdige Jobs. Ich half bei illegalen Lotteriespielen und führte Aufsicht in einem Bordell. Das klingt doch schon mal gut. Ja. Total spitze. Aber das ist so ein typischer Fall von, das klingt in der Theorie besser als das in der Praxis. Ja. Naja, gut, besser Aufsicht haben als irgendwie putzen müssen oder so im Bordell, würde ich mal sagen. Also, du musst da auch immer noch überlegen, die Person, von der wir reden, ist gerade 15, was ich ziemlich krass finde, irgendwie da so. Naja, Oh ja. andere Zeiten. Ja, richtig. Hinweis 5. Natürlich kann sowas langfristig nicht gut gehen. Also, Schließlich kommt jetzt der Zweite Weltkrieg. ne, ich landete im Waisenhaus. Und weil das Waisenhaus so voll war, haben die einfach alle Leute, die dann noch reinkamen, also inklusive mir, dann einfach in eine Lehranstalt gestopft. Und weil ich das dort wiederum total beschissen fand, rannte ich weg. Ist eine Lehranstalt nicht besser als ein Waisenhaus? Ich glaube, ein Waisenhaus hat noch einen etwas mehr erzieherischen und sozialen Charakter als eine Lehranstalt. Also ich glaube, Lehranstalt stelle ich mir jetzt so von dem, was ich mich da eingelesen habe, am ehesten wie so ein bisschen so eine militärischen Drill und eher so, ja, eher Formen von außen, von oben mit viel Druck vor. Okay. Aber unter Druck entstehen doch Diamanten, Philipp. Tja. Aber immer noch keine Ratversuche, die zu was führen. Deswegen Hinweis Nummer 6. Meine Karriere habe ich dem Lampenfieber zu verdanken. Eigentlich wollte ich mit nicht einmal 18 Jahren mit einer Tanznummer bei einer Talentshow mitmachen, weil die Tanzgruppe vor mir aber so eine beeindruckende Show ablieferte, zitterten mir total die Knie. Und was macht man mit zitternden Knien? Naja, nicht tanzen. Also Breakdancen. disponierte ich um und sang und gewann damit den ersten Preis. Ein Engagement und $25. Das Geld bekam ich. Das mit dem Engagement kehrte man aber unter den Teppich, weil ich den Veranstaltern zu schäbig aussah. Frank Sinatra? Bei Nein. Bei dem war ich jetzt irgendwie auch. Und bei Fred Astaire, aber dann hast du gesagt, er hat nicht getanzt. Hm. Aber auch, ich meine, was für eine linke Nummer ein hier. Hier der große Preis an Engagement und $25. Ja, ich habe gewonnen. Ja, hier sind $25. Und was mit dem Engagement? Die wollten ja lieber einen Tänzer. Mhm. Ich war noch schon mal vor, es dauert jetzt irgendwie 30 Sekunden und dann gehen bei mir hier die Rollos runter. Also es könnte jetzt gleich laut werden. Na dann, no bow, low and low, no. Hinweis 7. Da ihr beide ja schon ein Stück weit mit Text und Marketing vertraut seid, hier ein lustiger Marketing-Fact. Später im Leben sollte ich noch Werbung für Memorex, Kentucky Fried Chicken und American Express machen. Was ist Memorex? Die bauen Speichermedien, also so Kassetten. Ich glaube, auch Disketten haben die hergestellt. Ich weiß nicht, ob die heute irgendwie aufgegangen sind. Okay. Keine Ahnung. Ich habe neulich mal wieder die fantastische Jean-Claude Van Damme-Werbung für Volvo mir reingezogen. Mehrmals hintereinander. Ja, das ist so fantastisch. Was ist da? Kennst du das nicht, den Epic Split? Nein, ich kenne den. Also Epic Split ist ja einfach diesen Spagat, den er kann. Ja, ja, ne, so heißt auch das Video. Also Volvo, ganz kurz die Backstory. Volvo hat ja so Schwerlastfahrzeuge, ne, für die Baustellen irgendwie mit große Trucks und so, ja, also auch für Minenarbeit und Steinbruch und sowas, ja. Und für diese Produktsparte ist es ja manchmal auch recht schwer, Werbung zu machen, gerade so im B2B-Umfeld. Und die haben sich eine Serie von Videos überlegt, wo sie ihre Trucks Tests in Extrembedingungen aussetzen. Ja. Okay, und da kann man Jean-Claude Van Damme gut brauchen. Gleich. Einer davon war zum Beispiel, sie haben eine Fernsteuerung eingebaut und haben eine Vierjährige mit diesem Truck auf so einem Ding rumfahren lassen und die ist halt durch Häuser gedonnert und hat das Ding aufs Dach gelegt und durch Matsch und Pfützen und so. Und es war halt hinterher immer noch funktionstüchtig. Und ein anderer Test war eben, um die Feinheit der Steuerung zu demonstrieren, haben sie zwei Trucks parallel rückwärts fahren lassen und Jean-Claude Van Damme stand auf den Spiegeln dieser beiden Trucks und die sind so langsam auseinandergegangen. Nein. Und er hat halt so den Spagat gemacht zwischen diesen großen Trucks. Und dazu liefert irgendwie so epische ruhige, nee, so ganz ruhige Musik so. Also echt fantastisches Video. Sollte man unbedingt gesehen haben. Und ja, da gibt es irgendwie so 3-4 aus der Liga und damit hat Volvo einen Wahnsinns-Rabatz gemacht damals und auch einen Riesenumsatz generiert. Ich wollte gerade sagen, Business to Business klingt auch total wie ein Fall für Jean-Claude Van Damme. Und meine Damen und Herren, Ihnen wird gerade aufgefallen sein, das waren die Rollos. Ja, ich habe versucht, drüber wegzuquasseln, aber hat nicht geklappt. Das dass du irgendwie dein Haus so Mad Max-Style-mäßig so für die Apokalypse abschottest. Eine Nacht. So chonk, alles geht zu. Ich muss sie runterlassen, weil jetzt die Zombies kommen, dann, ja, wenn es dunkel wird. Wo wohnst du nochmal? Auf dem Land. Ah ja. Aber jetzt zurück nach 1941. In diesem Jahr heiratete ich Benny Cornegay. 2 Jahre später ließ sich die Ehe jedoch annullieren, weil Benny mit Drogen dealte. 1947 heiratete ich erneut. Mit dem Bassisten Ray Brown adoptierte ich dann auch meine Nichte. Also beziehungsweise ist es deine Halbnichte, wenn es das von der Halbschwester ist, egal. Aber nach 6 Jahren war auch hier das Ende. Ich ließ mich scheiden. Beruflich hatte ich da mehr fruchtbare Partnerschaften. Duke Ellington, Oscar Peterson, Count Basie, Louis Armstrong. Habe ich schon mal gehört. Also ist mich beschleicht die Vermutung, dass es sich um eine Frau handelt. It's a female. Möglich. Vielleicht hilft euch Hinweis Nummer 9. Ja, so weibliche Sängerinnen, die dann auch schon tot sein müssen. So, oh Gott, da fällt mir jetzt echt wenig zu ein. Meinen letzten Auftritt hatte ich im Jahr 1993, bevor ich am 15. Juni 1996 verstarb. Zeitlebens führte ich keine direkte Auseinandersetzung gegen Rassismus und Unterdrückung. Ich zeigte jedoch durch mein Lebenswerk, hey, auch ihr könnt es schaffen. Ihr könnt euren Weg gehen, so wie ich. Ich lasse mich sogar jetzt zu der Vermutung hinreißen, es handelt sich um eine schwarze Sängerin. Ja, das ist eine starke Vermutung, die ich teile. Und dann hört es auch schon auf. Dominik, hast du eine Idee? Shirley Bassey lebt noch, ne? Die war auch später noch, die hat auch später noch Sachen aufgenommen. Ach, ich habe keine Ahnung. Machen wir uns nichts vor. Ich weiß nicht, wer 1996 gestorben ist, der da reinpasst. Okay, Hinweis 10. Ich war bekannt als oder Sekunde. Ich schmeiß vor 10, Hinweis Nummer 10 noch ein, zwei Zitate rein. Und das eine ist: The only thing better than singing is more singing, was ich sehr schön finde. Und ein auf Deutsch übersetztes: über ihr eigenes Wirken auf der Bühne. Ich will da immer nichts Falsches sagen. Trotzdem passiert es immer. Aber ich denke, beim Singen, da stelle ich mich besser an. Und Hinweis Nummer 10. Ich war bekannt als Queen of Jazz, Lady Ella oder auch First Lady of Song. Meine Auftritte in Filmen und Fernsehserien waren zahlreich. Insbesondere meine musikalischen Werke wie Dream a Little Dream of Me, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing oder Cheek to Cheek sind Meilensteine der Musikgeschichte. Die Presidential Medal of Freedom, 14 Grammy Awards und die National Medal of Arts zeugen von meinem Schaffen. Du immer mit deinen Nischenkünstlern. Also ich 14 Grammys ist die totale Nische. Den Dream a Little Dream of Me kenne ich und ich habe den auch vor Ohren, aber ich weiß nicht, wie die Dame heißt. Ja. Ich habe den vor Ohren. Ja, schön, oder? Und soll ich dir was sagen? Dream a Little Dream of Me. Soll ich dir was sagen, wie ich auf die Dame gekommen bin? Also ich kannte die vorher schon, aber sie wurde mir wieder ins Gedächtnis gespült durch deine letzte Podcast-Empfehlung. Ah, okay. Ja, denn da wurde sie zitiert, dass sie eine ganz großartige Sängerin ist und der gute Mann hat auch völlig recht. Es handelt sich nämlich um Ella Fitzgerald. Ah, okay. Eine fantastische Sängerin. Unglaublich. Und wie jetzt sagt, also noch nie gehört, geht einfach auf YouTube und hört alles von ihr. Es ist, da kannst du nichts falsch machen. Nicht. Hammer. Ja, aber wie hätte ich da jetzt drauf kommen sollen? Inwieweit? Inwieweit? Einfach so. Also potenziell erraten sollen, die gute Frau? Ja, eigentlich durch ziemlich also alles. Den Namen kennt man schon. Ja. Ich glaube, dass die jetzt nicht so die Number One Tier in Deutschland bekannt ist. So, aber wenn du in der Musikszene dich auskennst oder gerade diesen einen Song halt kennst, deshalb, man hätte es schon wissen können, aber ich habe es jetzt nicht. Ja, also eigentlich von der Größe her ist es, denke ich, ähnlich, wie man Louis Armstrong kennen kann oder naja, vielleicht echt? Aus Musik. Da habe ich das Gefühl, dass der in Deutschland wesentlich bekannter ist. Klar, der war auf dem Mond. Ah. Besser wird's. Dann hat er noch mit einem Ei ein Fahrradrennen gewonnen, glaube ich. Die Anspielung verstehe ich nicht. Das ist egal. Ich erzähle es dir nach der Aufnahme. Und mir bereitet es zu viel Schmerzen, als dass wir diese Sache hier fortsetzen sollten. Wenn auch ihr eine schöne Idee für eine Person habt oder uns gar eine ausarbeiten wollt und zusenden, fühlt euch frei, guckt auf das-a.ch und schickt uns was. Bis dahin, gute Nacht. Tschüss.